enttäuschend echt, wie du sagst, das ist das Ende. 5 Jahre verschwendet, Apfelzett, Schluss machen am Handy. Enttäuschend echt, wie du denkst, so fühlt sich Glück an. Doch es hielt nur einen Trick lang. Ich schau mir ein letztes Mal dein Bild an. Nicht zoomt mich ran an das, was ich wirklich bin. Ich habe mich zu oft inszeniert. Wenn ich nicht weiß, wer ich bin, wer soll es dann wissen? Tränen malen mein Gesicht, vergossen auf das Kissen. Ich verschwende meine Jugend, verschwende meine Zeit. Das, was ich suche, ist zu schön. Enttäuschend echt, wie das Botox dich entfremdet. Ich kann dich nicht erkennen. Du sagst dich jetzt nötig, ich wär nicht ich selbst mehr. Ich streng mich an zu sehen, wer ich wirklich bin. Mein perfektes Ich hindert mich, wenn ich nicht weiß, wer ich bin.